Die Kingsbury Manx mit dem Song Hawaii in 10 Seconds. Wir hören noch einen Song von ihnen, der heißt dann New Old Friend Blues. Die Kingsbury Manx nochmal von ihrer ersten CD, soweit ich weiß, die, wie schon gesagt, keinen Titel hat. The Kingsbury Manx und New Old Friend Blues.